Was los? Liebe Mitbürger, Freunde, Gäste, Guldenberger. Also, jetzt lasst mich doch mal... Okay. Eine Saalrunde, wenn jetzt gleich Ruhe ist. Na, geht doch. Also, es gab ihn schon 1927. Danach lag er lange auf Eis. Unser Karnevalsverein. Aber jetzt ist es soweit. Grün-Gold-Guldenberg ist wieder da. Wieder erwacht. Mit neuem Leben. Wie für unseren Verein bricht auch für unsere schöne Stadt eine neue Zeit an. Wir werden sie gemeinsam gestalten, in Freiheit. Ich kann kaum sagen, wie stolz ich bin, der erste Präsident unseres wiederauferstandenen Traditionsvereins zu sein. Hier und jetzt, im Februar 1992. Mensch, das ist doch Haber. So, oder? Stoßt an, Leute. Spinn ich? Seid frei. Klar, das ist er. Es ist Karneval. Haber spricht auf der Bühne. Der alte Kegelclub und der neue Karnevalverein Guldenberg spendieren eine Saalrunde. Früher der große Schweiger. Genau. Vor der Klasse reden. Und jetzt steht er da oben. Und ist auch noch Chef des Karnevalsvereins. Fast bedeutender als der Bürgermeister. Haber der Habenichts, der arme Schlucker. Wie haben wir ihn gerufen damals? Ach ja, Holzwurm. Holzwurm. Sein Vater war ja Tischler. Dick ist er geworden. Na, wie alle. Kräftig war er ja immer. Schon komisch. Jahrzehnte habe ich nicht an den gedacht. Und plötzlich sehe ich ihn vor mir. Der Tag, als er hier ankam, mit seinem Vater, dem Invaliden, ihre Holzpantinen auf dem Pflaster und der Köter vor dem Leiterwagen. Obendrauf nur ein paar Lumpen. Ich und die anderen Jungs hinterher, mit Abstand, wegen Bartel, dem Polizisten. Wollen sehen, ob der Bauer sie reinlässt. An diesem 8. Mai, 7 Jahre nach dem Ende des Krieges, gilt unser besonderer Dank der Sowjetunion, die mit dem Blut ihrer Söhne auch unsere Freiheit erkämpft hat. Das BMW-Werk in Eisenach ist einer von 66 SAG-Betrieben, die die Sowjetunion in Volkseigentum übergeben hat. Auch das riesige Kaliwerk in Kaiserwerth sowie das Kabelwerk Oberspree in Berlin gehören dazu. Und ebenso die Neptunwerft in Rostock. Die 66 modernen, volkseigenen SAG-Betriebe sind ein Beweis der Freundschaft der Sowjetunion mit unserem Volk. Zehntausende kamen, um das Hochhaus an der Weberwiese nach seiner Fertigstellung von innen zu sehen. Viele staunten über die Telefone an der Haustür. Dabei ist so etwas bei weitem nicht neu. Ungewohnt ist nur, dass es diesen Komfort nun auch für Arbeiterwohnungen gibt. Berlin feiert 2 Tage lang die Teilnehmer der Friedensfahrt. 16 Nationen machen dieses Sportereignis zu einem Fest der Völkerverständigung. Walter Ulbricht dankte dem Tschechoslowaken Jan Wesely und dem polnischen Volk, deren Verdienst es ist, dass die Fahrt auch durch unsere Republik geht. Landnahme. Hörspiel von Laila Stieler. Nach dem gleichnamigen Roman von Christoph Hein. Teil 1. Los, da sind sie. Wettenkrise lässt die nicht rein. Krise, mach auf! Krise, mach endlich auf, deine Einquartierung ist da. Mensch, Krise, ich mach das auch nicht gerne. Kann ja nicht mal still sein. Rücktins, mach Platz. Können wir nicht woanders quartieren? Ihr seid hier zugewiesen. Der macht nicht auf. Die Polacken, die will ja hier auch keiner haben, oder? Verschwindet, Bengels. Na los, ist doch hier keine Schau. Krise, es reicht. Ich hol mir eine Verordnung und dann... Ja, hier nicht so ein Windbadel. Ich stehe hier eine halbe Stunde. Man wird dann in Ruhe scheißen dürfen. Hier steht, dass 14 Uhr deine Flüchtlinge kommen. 14 Uhr, nicht 14:30. Meine. Flüchtlinge. Dass sie gleich eine Mulde treiben sollen, das Pack. Was ist das? Ja, Hund. Ja. Tinz heißt er. War aber keine Rede von Bartel. Reimet euch. Los, hinterher. Hey, ohne mich, Pillendreher. Dem Bartel seiner Hand sitzt locker. Koller, du Feigling. Ich bin hinterher und hab gesehen, wie der Bauer Bernhard und seinen Vater zum Schuppen führt, wo er früher seine Zwangsarbeiter hatte. Hab ich aber für mich behalten. Das ist ja nur eine lumpige Matratze, sonst nichts. Stille, Jungler. Linnön. Wenn nur, wie die aussieht. Und riecht und alles. Bernhard, halt der Gusch. Willst du im Stehen schlafen? Komm her, Tins. Komm. Mulde, sag ich. Ab in die Mulde. Ruhe jetzt. Wie die Heuschrecken fielen die ein in Guldenberg. Die meisten zwischen 1946 und 48. Bernhard erst nach 1950. Polacken haben wir sie genannt. Weil sie aus dem Osten kamen. Aus Deutschland zwar, aber nicht unserem Deutschland. Für uns waren die mehr eine Art Russen. Sprechen anders, leben anders, bleiben unter sich. Klauen Strom und Lebensmittel von ihren Gastgebern und arbeitsscheu sind sie auch noch, heißt es. Bernhards Vater aber nicht. Der widerlegt all diese Vorurteile. Trotzdem kann ihn keiner leiden. Vielleicht gerade deshalb. Oder weil er der einzige Kriegskrüppel in Guldenberg ist. Das schlechte Gewissen der Stadt, sozusagen. Gleich nachdem er angekommen ist, beginnt er zusammen mit Bernhard eine Scheune zur Werkstatt auszubauen. Ruhe! Ruhe! Auf eure Plätze! Sonst setzt was! So, guten Morgen allerseits. Guten Morgen, Herr Direktor. Wir haben einen neuen Mitschüler. Der ist ein Jahr älter, aber er konnte in den letzten Jahren nicht regelmäßig zur Schule gehen. Stimmt's? Na, stell dich vor, Junge. Sag, wie du heißt. Haber Bernhard. Wie? Lauter. Ja, Haber Bernhard. Na, erzähl was von dir. Bist du mit deinen Eltern hergekommen? Mit meinem Vater. Ah, gut. Und was macht dein Vater? Tischler. Sehr gut. Tischler werden hier gebraucht. Es sei denn, er hat zwei linke Hände. Gibt's ja. Na, er hat eine linke Hand. Aha. Und wo kommst du her? Geboren. Brassel. Was? In Breslau. Wo? Wie heißt das richtig? Breslau. Nein! Wrocław heißt das heute. Merkst dir. Also, wo geboren? Wrocław. Richtig. Okay, jetzt setz dich da nach vorne hin, neben den Thomas. Ernsthaft? Das habe ich nicht gehört, Thomas. Was ist, Haber? Was stehst du noch da? Also, geboren bin ich in Breslau. Von da an saß Bernhard neben mir. Aber geredet haben wir kaum miteinander. Kann mich auch nicht erinnern, dass er einen Freund hatte. Nur diesen Köter, den er jeden Tag zur Schule mitbringt, obwohl er es nicht darf. Mit einem Strick bindet er ihn am Zaun fest und da sitzt das Tier und wartet, bis die Schule aus ist. Unsere Mädels interessieren sich für ihn. Für Hund oder Herrchen. Keine Ahnung warum. Guck mal, die Demuts und der Haber. Haben sich zwei gefunden. Ich streiche doch nur den Köter. Bist du blöd, Pillendreher? Ey! Polacke! Polacke! Lass die Finger von unseren Weibern. Ist gut. Ihr Deppen. Hat der Deppen gesagt? Knutscht euch doch! Pillendreher, hol mal den Ranzen vom Haber. Das alte Schmuddelding? Ja, ist der perfekte Fußball, na los. Aber... Was? Bist du zu feige? Hol du ihn doch, Koller. Mann, ihr Pfeifen. Los, Sigur. Schnapp ihn dir. Hey, bleib hier. Nochmal, hier. Ich dich nicht mit denen an. Hey, mein Tornister, hey. Habt ihr gehört? Tornister. Pass auf. Ja, was? Ja, komm mal her. Komm her. Sigur, los. Los, Sigur. Komm schon, Sigur. Bernhard hat Sigur regelrecht verkloppt, obwohl er einen Kopf kleiner war. Danach hat sich keiner mehr an ihn rangetraut. Außer in Sport war er aber der klassische Schulversager. Hat auch nie Hausaufgaben gemacht, logisch. Musste ja an den Nachmittagen seinem Vater in der Werkstatt helfen. Die meisten Einheimischen sind zwar noch zu den eigenen Tischlern gegangen, aber einige wechseln auch zu Haber, weil er ziemlich billig ist. Und das missfällt manchen Leuten in der Stadt sehr. Hast du schon mal so hohe Flammen gesehen, Vater? Durchaus, Thomas. Durchaus. Aber doch nicht in Guldenberg, oder? Nein, nicht in Guldenberg. Tun Sie doch endlich was! Wieso tun Sie denn nichts? Herr Haber. Ja, wieso löschen die nicht? Die mehren da rum. Die sind doch die Brandwehr. Herr Haber, bleiben Sie hinter der Absperrung. Lassen Sie die Feuerwehr ihre Arbeit machen. Ja, Arbeit. Die kann's tun ja nicht. Ja, weil brennt hier alles nieder. Mein Heben. Schon zweite Mal. Hier ist nichts mehr zu machen. Wissen Sie selber besser als ich als Tischler, oder? Das kann man nur runterbrennen lassen. Und meine Werkstatt. So viel trockenes Holz auf einen Haufen, da reicht ein Funke. Haben Sie mal eine Zigarette fallen lassen? Komm, ich rufe nicht. Oder haben Sie vergessen, eine Maschine abzuschalten? Hm? Hatten Sie eine Heizsonne? Wieso ich? Heute ist alles elektrisch, deshalb passiert ja auch so viel. Ich weiß jedenfalls nicht. Das kann ich bei Gott beschweren. Mit Gott hat es gar nichts zu tun. Ja, hier, sehen Sie, das ist die Sicherung. Die schraubt jeden Abend raus, dass nichts passiert. Mhm. Ja, dann... Ja, sehen Sie, nee. Das war Brandstiftung. Moment. Ja, bevor Sie sich hier vergaloppieren. Das kann ganz schnell nach hinten losgehen. Wer soll es denn gewesen sein? Sie sind doch der Polizist. Haben Sie jemanden beobachtet? Ein Verdacht? Beweise? Ja, Guldenberg. Was? Ja, Guldenberg. Schreiben Sie das frei auf? Ganz Guldenberg ist der Brandstifter. Das meinen Sie nicht ernst, oder? Der ist ja verrückt. So Unrecht hat er gar nicht. Wieso? Was meinst du, Vater? Herr Haber? Ja. Ich bin Nikolas, der Apotheker. Ich wollte Ihnen nur sagen, es tut mir leid, Herr Nachbar. Das ist schlimm für Sie. Sie tun mir leid. Ja. Danke. Komm, Thomas, wir gehen. Wieso hast du das gesagt? Die sind doch gar nicht unsere Nachbarn. Die haben's schwer genug, da kann man ruhig mal freundlich sein. Warum haben wir eigentlich keine Einquartierung? Weil du im Kegelclub bist? Ah, was habe ich denn gesagt? Du stellst dich vor Bernhard. Das sind keiner behelligt. Was? Ich vor Bernhard? Umgekehrt wird ein Schuh draus. Der lässt sich von keinem was sagen. Ich sehe sie noch da stehen. Der alte Haber hat den verbliebenen Arm um Bernhards Schultern gelegt. Sie starren in die Glut. Verkohlte Maschinenteile ragen heraus wie... Naja. Dass es Brandstiftung war, wurde später festgestellt, aber kein Täter gefunden. Hätte mich auch gewundert. Das ist das Ende. Die packen ein und ziehen weg, dachten wir, aber nein, der alte Haber kämpft. Und tatsächlich kriegt er eine neue Werkstatt zugewiesen und sogar einen Kredit. Dass der sich später umgebracht haben soll, habe ich nie geglaubt. Wie will dein Vater den Schrank haben? Klassischer Apothekerschrank. Sie wüssten schon, hat er gesagt. Bernhard, mach aus. Komm, schreib. Ja. Apothekerschrank. 150 mal 80 mal 40. Gut. Ein Frontauszug. Ja. Fünf seitliche. Welches Holz hat dein Vater in der Apotheke? Eiche? Das weiß ich nicht. Buche. Er hat Buchenschränke. Gut, Buche. Schreib auf. Und die Auszüge? Frontbuche? Innenkiefer vielleicht? Wäre preiswerter. Hörst du das, Thomas? So heißt du doch, Junge, Thomas. Ja. Noch grün in den Ohren und weiß es besser als ich. Der ist schon als Tischler geboren, der Bernhard. Bloß nicht. Halb Guldenberg steht hinter der Gardine, als sie bei Griesel ausziehen in eine eigene Wohnung. Der Köter zieht den Leiterwagen mit ihrem bisschen Kram. Oh, was ist das denn? Ein totes Tier. Das ist der Hund. Der Köter von Bernhard. Wirklich? Oh, der Arme. Der hat was um den Hals. Hilf mir mal. Hildreja. Ganz schön schwer. Hör doch auf. Tatsache. Eine Drahtschlinge. Das ist doch Mord, oder? Quatsch. Der war so süß. Und nun? Müssen wir es ihm nicht sagen? Dem Bernhard? Ich meine, das ist ja sein Hund. Ja. Na los, geh doch und sag's ihm, Pillendreher. Wetten, der verpasst dir ein paar warme Ohren zum Dank? Ist doch wohl nicht euer Ernst. Hey. Ihr Mem. Wo gehst du hin? Marion? Na, zu Bernhard. Morgen, Haber. Was weißt du davon, Pillendreher? Wovon denn? Pass auf. Ich sag's dir und den anderen. Wer mein Hund erwürgt hat, den bring ich um. Vogt kommt. Verstanden? Der Vogt kommt. Hört ihr? Vogt! Ja, warte. Der Direktor. Guten Morgen. Guten Morgen, Herr Direktor. Fräulein Nitschke ist krank. Ihr habt heute bei mir Mathe. Schlag die Hefte auf. Meinst du wirklich, dass ihn jemand umgebracht hat? Du hast mich verstanden. Für dich und für alle. Wer mein Hund erwürgt hat, den bringe ich um. Was gibt es denn da so Wichtiges? Dann sag's doch laut, wenn's für alle ist. Thomas. Haber. Bist du blöd? Was ist für alle? Entschuldigen Sie. Was gibt's so Wichtiges? Nichts. Nichts. Worum ging's? Ich höre. Nichts weiter. Nur... Ich höre. Habers Hund ist tot. Mhm. Und was willst du allen sagen? Haber meint, wer seinen Hund umgebracht hat, den tötet er. Was? Das ist ja ungeheuerlich. Haber! Haber! Steh auf, wenn ich mit dir spreche! Du bedrohst deine Schulkameraden? Na! Feige, bist du auch noch? Hab nur gesagt, wenn jemand meinen Hund erwürgt, ich mein, umgebracht hat, mein Tins. Das ist sehr bedauerlich, aber kein Grund für Morddrohung. Du entschuldigst dich jetzt bei allen. Junge, Hast du mich verstanden? Wir warten. Wir warten so lange, bis du dich entschuldigst. Junge, du hast vielleicht nicht ganz verstanden, was du da von dir gegeben hast. Das ist eine schlimme Drohung. Das ist dir vielleicht nicht klar. Wärst du ein Erwachsener, müsste ich die Polizei rufen. Verstehst du? Mhm. Siehst du, das ist gut. Wir sind uns einig. Du nimmst das zurück, nicht wahr? Mhm. Gut. Setz dich. Ein paar Tage später sehe ich ihn abends an den Rangiergleisen. Da hockt er und stochert im Kohlestaub. Ich hätte einfach weitergehen können, wäre nicht aufgefallen. Habe ich aber nicht gemacht. Ich bin hin zu ihm und... Nein, ich wollte mich nicht entschuldigen. Es war nur... Ach, keine Ahnung. Nach der 8. Klasse bin ich zur Oberschule gegangen und habe Bernhard kaum noch gesehen. Und nach dem Studium bin ich in Berlin geblieben. Manchmal habe ich irgendwas aufgeschnappt, was aus ihm geworden sein soll. Aber das war so weit weg, so unwirklich. Und es war ein lästiges Gefühl dabei, etwas Offenes, Unerledigtes. Nach und nach habe ich ihn vergessen. Na, das brauche ich jetzt gar nicht. Sind Sie gerne beim Karneval? Bei der Kälte? Wissen Sie, wer jetzt Präsident vom Karnevalsverein ist? Haber. Bernhard Haber. Den kenne ich noch von früher. Na, wie man sich so kennt, ne? Wir sind zusammen zur Schule gegangen. Vielleicht gehe ich heute Abend doch mal hin zur Party in den Adler. Mal sehen. So, jetzt schön die Augen zu, dass Sie das Shampoo nicht reinkriegen. Und dann Dauerwelle silbergrau wie immer, ja? Und Spitzen schneiden? Hätte ich den damals genommen, hätte ich heute was zu vererben. Bernhard. Fast 2 Jahre waren wir zusammen. Kam mir damals nicht so lang vor. Aber heute... 2 Jahre. Was würde ich dafür geben? Diesen Frühling habe ich noch, aber danach sicher nicht mehr viele, seit sie den Knoten in meiner Brust entdeckt haben. Ich habe aufgeräumt in der Wohnung und überhaupt, habe mir alles angeguckt, was ich richtig gemacht habe, was falsch, Bilanz sozusagen, aber Bernhard, der kam dabei nicht vor. Um den habe ich wohl einen Bogen gemacht. Nicht bewusst, nein, aber... Ach, was soll's. War ja auch nichts Richtiges. Bisschen küssen und anfassen. Sonst nichts. Wir lieben der Heimat Wälder, die Berge, Ströme und Felder, das rings unser Land erblüht. Soll all unser Sorgen sein, durchstreift die Ferne, kein Sturm hält uns zurück. Im Flug zu den Sternen bauen wir unser Heimatglück. Ist der süß, kann ich den mal streicheln? Entschuldige, habe ich dich erschreckt? Na, alles gut. Darf ich streicheln? Ja. Ah. Das gefällt ihm. Freilich. Und wie heißt er? Tinz. Tinz? Soll das ein Name sein? Jo. Aus der Heimat. Tins. Na? Du bist ja ein bisschen gesprächiger als dein Herrchen, hm? Leider bist du. Hey, Polacke! Das mag er hier im Bauch und. Polacke! Das ist die Finger von unseren Weibern. Marion! Marion! Ihr Deppen! Lass die! Knutscht euch doch! Die Demuts und der Polacke haben sich zwei gefunden. Los, Igor. Schnapp ihn dir. Hey. Bleib hier, leg dich nicht mit denen an. Hey, mein Donnerstag! Die sind Bernhard! Donnerstag! Pass auf, du. Ich sag's dir. Bernhard! Ja, komm doch her. Ja, was? Ja, was, komm. Eigentlich fand ich ziemlich gut, dass er nicht auf mich hörte. Der machte kurzen Prozess, wenn ihm einer dumm kam. Und stark war er. Der Sigur war ein Kopf größer, aber Bernhard hatte ihn 1x3 im Schwitzkasten. Ohne Lust, wie die anderen, aber total konzentriert, als wäre das Prügeln eine Art Arbeit. Hey, hört auf! Schluss! Hört ihr nicht? Ihr Banditen! Auseinander! Auseinander, sag ich! Sigur, von dir hätte ich das nicht gedacht. Und du, Haber? Das war ja klar. Du kannst nichts anderes, oder? Hat man dir so beigebracht da drüben. Na, wen wundert's? Du kommst nach dem Unterricht ins Sekretariat. So, alle rein. Ruhig. Ruhig. Ihr beiden zuletzt. Ich weiß nicht mehr, wer den Tins fand. Kann sein, dass ich es war. Ist auch egal. Ich weiß nur noch, dass niemand es Bernhard sagen wollte. Bernhard? Bernhard, mach mal das Fenster auf! Was willst du, Mädler? Ich muss Bernhard sprechen. Und wie heißt du, mein Kind? Ich bin Marion. Möchtest du reinkommen? Nein, ich will nur den Bernhard sprechen. Marion? Nee, komm bitte nicht. Ist gut, Vater. Lass mich nur. Hey. Bernhard. Du, dein Hund ist tot. Es tut mir leid. Hast du verstanden? Dein Hund, dein Tins, der ist tot. Wir haben ihn gefunden, unten an der Mulde. Ja. Er war schon ein paar Tage weg. Jetzt. Ja, und jetzt haben wir ihn gefunden. Also, obwohl gefunden, er lag da eben. Hatte eine Drahtschlinge um den Hals. Was? Eine Drahtschlinge? Ja, also, jemand muss ihn erhängt haben. Okay. Es ist schade drum, es war ja so ein Süßer. Tut mir wirklich leid. Sollen wir zusammen hin? Soll ich mitkommen? Der Hund war sein einziger Freund. Glaub ich. Am nächsten Tag in der Schule hat er gedroht, dass er denjenigen umbringt, der den Tins getötet hat. Fand ich ziemlich stark. In der 7. Klasse wurden wir nebeneinander gesetzt. Vielleicht, weil wir in der gleichen hoffnungslosen Lage waren. Ich war zwar kein Umsiedlerkind, aber im Unterricht kam ich genauso wenig mit wie er. Wir haben uns immer kurz angeguckt und keine Miene verzogen, wenn ein Lehrer mal wieder gemeckert hat. Durchlassen. Einfach durchlassen und zusehen, dass wir die 8. Klasse schaffen. Das hat uns verbunden. Aber geredet haben wir nicht viel. Und plötzlich fragt er mich, ob ich mit ihm zu Mulde gehe. Auf einen Spaziergang. Gib mir deine Tasche. Ach, die ist nicht schwer. Gib sie mir, komm. Danke. Hast du den neuen Film mit Simon Signori schon gesehen? Therese Raquin? Gesehen? Wo? Nein, Kino. Dafür haben wir kein Geld. Na, wir doch auch nicht. Ich hab gespart. Wollen wir uns setzen? Ja. Dreimal hintereinander habe ich ihn mir angeguckt. Eigentlich ist er erst ab 16, aber ich habe mir die Stöckelschuhe von meiner Mutter angezogen. Und seitdem nennen mich die anderen Mädels Simon. Weil ich habe mir dieselbe Frisur gemacht. Wie Signore, siehst du? Ach, kannst du ja gar nicht. Ach, ich würde so gern zum Film. Aber meine Mutter lässt mich nicht. Und du? Was ich? Na, was willst du später mal? Aufs Meer. Aufs Meer? Warst du schon da? Ich auch nicht. Als Seemann oder als Fischer? Weiß nicht. Hauptsache aufs Meer. Schön. Meer ist schön. Gehst du alleine? Weiß nicht. Alleine oder... Ja, wenn wir sehen, dann... Ach, ich bin jedenfalls froh, wenn ich die Schule hinter mir habe. Ich auch. Der Vogt heute wieder. Oh Gott. Mit dem würde ich gerne mal um die Wette arbeiten. Den stecke ich in die Tasche, das sage ich dir. Überhaupt all diese Lehrer und so. Ja, das glaube ich. Du hast Kraft wie ein Bulle, Bernhard. Bernhard, der Bulle. So nenne ich dich jetzt. Ich muss Helme. Mein Vater weiß ja. Ja, ich auch. Ach, warte, mein Kleid. Bin ich schmutzig von hinten? Na, geht. Du musst bestimmt viel helfen, oder? Ist blöd als Tischler mit nur einem Arm. Kohlberg ist auch blöd, wenn du zwei Arme hast. Sag mal, war das nicht der Flüchtlingsjunge, der dich nach Hause gebracht hat? Aua, Mama, das zieht. Ja, wer schön sein, wer muss leiden. So, spiel ab. Ich mach dir den Rücken. War das der Flüchtlingsjunge? Bring ihn doch mal mit. Nee. Wieso sind wir ihm nicht gut genug? Ach nee, aber das ist doch nichts, nur Freundschaft. Ja, man muss ja nichts überstürzen. Würdest du das gut finden? Naja, ich sag mal so. Der ist zwar ein Umsiedler, aber es gibt Schlimmere. Immerhin hat er dir die Tasche getragen. Na toll. Meine Mutter war in Ordnung. Wir waren allein, sie und ich. So wie Bernhard mit seinem Vater. Aber bei ihm fand ich das schlimmer. Sein Vater tat mir wirklich leid. Besonders, was später mit ihm passiert ist. Als ich Bernhard mal in der Werkstatt besucht habe, hat er mir ein großes Kissen geholt, falls der Stuhl zu hart ist. Da habe ich gesessen wie die Prinzessin auf der Erbse und den beiden beim Arbeiten zugeguckt und mich gelangweilt. Mit Bernhard habe ich mich oft gelangweilt. Seit unserem Spaziergang hieß es, wir gehen zusammen. Spazieren gegangen sind wir, das ja. Er immer neben mir, mit dem Kopf gesenkt. Zuhören konnte er wirklich gut. Aber ein halbes Jahr lang hat er nicht mal versucht, mich zu küssen. Geschweige denn, ja, so war das. Soll ich das Scharnier mal ölen? Kannst du das? Freilich. Nächstes Mal bringe ich Öl mit. Gut. Guck, das ist mein Zimmer. Ah. Schön. Die auf dem Bild, die sieht ja aus wie du. Ist das eine Verwandte von dir? Das ist Simon Signore, die Schauspielerin, erinnerst du dich? Die mit der Frisur? Genau. Du merkst ja auch alles, oder? Und hier ist unser Badezimmer. Ein eigenes Bad? Ja. Aber wir baden nur einmal die Woche. Komm, ich mach uns Nudeln. Bernhard, was ist? Ja, ich... Darf ich vielleicht mal in eurer Wanne baden? Oder kommt deine Mutter bald von der Schicht? Nein. Also, war nur eine Idee, Marion. Doch, mach. Ich hab nur überlegt, ob angeheizt ist. Die Handtücher sind auf dem Regal. Danke. Ja? Was ist? Bernhard, brauchst du Shampoo? Was? Haarwaschmittel. Na, danke. Ja? Was ist? Soll ich dir den Rücken einseifen? Na, kann ich selber. Ich meine nur, ich lass mir mal den Rücken schrubben. Das ist schön. Kann ich selbst. Danke. Gut, dann warte ich in der Küche. Ja. Was denkt der? Dass ich sein Kumpel bin? Sein bester Freund oder was? Es ging nicht um Sex. Das heißt, ich wollte es und wollte es nicht, aber einen Kuss wenigstens. Ringsrum hatten alle schon einen Freund und ihren ersten Kuss mindestens. Bernhard verehrte mich, das ja, aber Liebe muss aufregender sein, dachte ich. Am Tag der Zeugnisausgabe hat er mich auf eine Radtour eingeladen. Ich denke, er will mit mir in die Eisdiele. Aber dann kriege ich mit, dass er sich beim Tischler im Nachbarort um eine Lehrstelle bewerben will. Er steht ewig mit dem Meister an einem Holzstapel und ich warte und lass mich von den Gesellen beglotzen. Ha. Und das? Das ist Buche. Und dort? Das ist Eiche. Ah, und da drüben? Mehrere. Erle sehe ich. Birke, das Graue, da ist Pappel. Sehr gut, Junge. Du hast das Auge eines Tischlers. Wirklich nicht schlecht. Ja, kann was draus werden. Und dein Zeugnis, na, schwamm drüber. Genieß deine Ferien. Wir sehen uns am 1. September um 7 und nicht verschlafen, ja? Ah, und das. Wer ist das? Na, das ist Marion. Freut mich, Marion. Da hast du dir einen tüchtigen Burschen geangelt. Ja, habe ich aber nicht nötig. Ich bin selber tüchtig. So. Mhm. Ja, das habe ich im Abfall gefunden. Warum werfen Sie das denn weg? Ach, das hat der Geselle für uns, der Idiot. Quer durch die Maserung. Sollte ein Stuhlbein werden. Aber das sieht doch schön aus. Kannst du haben. Umsonst? Klar. Weil du Bernhards Mädel bist. Ja. Danke, nehme ich als Kerzenständer. Aha, Kerzenständer. Aber wenn ihr zwei dann bei Kerzenschein, ne, zugange seid, dann macht mich nicht für die Folgen haftbar. Da wären Sie wohl gern dabei, was? Oha. Junge, pass auf, dass du bei der nicht unterm Pantoffel kommst. Na dann, wir sehen uns. Ja, bis dann, Meister. Und danke. Weil ich Bernhards Mädel bin. Da habe ich erst kapiert, warum er mich mitgenommen hat. Als Trophäe, wie sein Zeugnis. Im ersten Moment war ich stolz, aber dann... Oh, verdammt noch mal! Bernhard, jetzt ist auch noch die Kette gerissen. Lass mal sehen. Scheiß Sand! Mach ich dir heile später. Jetzt müssen wir den ganzen Mist schieben. Ich soll nicht mehr weit. Oh. Na, wenigstens bist du glücklich. Ja, bin ich. Wieso eigentlich? Darf man das erfahren? Na, Zeugnis, Lehrstelle. Das werde ich allen zeigen. Und das Meer? Das Meer. Weißt du, du hättest mich wenigstens auf ein Eis einladen können. Oho. Verzeihung. Möchtest du mit Nein, mir? Jetzt nicht mehr. Wir könnten eine Most trinken zusammen. Das ist mir zu sauer. Oder zum Mulde? Spazieren? Oh, spazieren! immer spazieren. Ich bin noch nicht 80. Ein bisschen mehr Spaß. Verzeihung. Schon gut. Weißt du was? Kauf mir einen Blumenstrauß. Und dann gehen wir auf den Friedhof. Bisschen mehr Spaß. Ja. Hier ist es. Da liegt meine Schwester. Sie hatte Tuberkulose. Immer wenn es was Besonderes gibt, komme ich hierher und bringe ihr Blumen und erzähl's ihr. Guck mal, das ist Bernhard. Ich habe dir ja schon viel von ihm erzählt. Und ich wollte, dass du ihn jetzt endlich mal kennenlernst. Ich hoffe, du magst ihn. Bernhard, sag hallo. Hallo. Wie heißt sie? Steht doch da. Sophie. Hallo, Sophie. Ist dir das peinlich? Na. Weißt du, die anderen würden das, glaube ich, nicht verstehen. Die anderen sind ja auch unreife Deppen. Naja, nicht alle. Doch. Alle. Liebst du denn niemanden? Mein Vater? Das zählt doch nicht. Eltern zählen nicht. Tins. Zählt auch nicht. Der war ein Hund. Für mich zählt er. Und sonst liebst du niemanden? Doch. Dich. Wie er das sagt, war ich fast erschrocken. Der meint das wirklich ernst. Und da habe ich ihn schnell geküsst. Einfach so. Hab mich vorgebeugt und mit Zunge und so. Jeder andere hätte mir gleich noch an die Brust gegrapscht, aber er nicht. Das war so schön. Da wollte ich nicht mehr, meinte er später. Und ich? Damals habe ich wohl gedacht, dass jetzt die Liebe ausbricht. Aber ich hatte nicht mal Herzklopfen. Kommt vielleicht noch, meinte ich. Kam aber nicht. Bernhard wollte von da an ständig küssen. Eine einzige Schmatzerei war mir ziemlich lästig. Und sonst nichts. Ich langweilte mich immer noch mit ihm. Und dann fingen die ersten von uns an zu heiraten. Oh, Marion, jetzt halt doch mal still. Traudel, sag mal, du bist doch sonst nicht so eine Memme. Das zieht. Weißt du noch, als du mich mal beim Völkerball abgeworfen hast? Den blauen Fleck hatte ich wochenlang. Und dafür rächst du dich jetzt? Ja, kann ich was dafür, dass du deine Haare nicht kämmst? So. Jetzt sag mal, wie willst du es haben? Hochgesteckt? Mit Blumen drin? Oder mit Schleier? Keine Ahnung. Du musst doch wissen, wie du auf deiner Hochzeit aussehen willst. Soll einfach gut aussehen. Hast du dir nie Gedanken gemacht? Oder ausgemalt, wie alles werden wird? Das fehlte noch. Ich nehme Mutters Kleid. Das ist noch gut. Schmuck hat sie ja auch genug. Was? Okay, also ich will ein eigenes. Ein weißes Seidenkleid. Schulterfrei. Eng anliegend. Keine Rüschen oder Schnickschnack. Einfach nur Figur. Und dazu eine schmale goldene Kette, ganz schlicht. Und die Haare kurz und gelegt, so wie Simone Signore in die Teuflischen. Simone wieder. Na, also ich meine ja nur, also eine Hochzeit ist was Einmaliges. Ja, wer weiß. Ist denn der Sigurd nicht der Mann deiner Träume? Der Mann meiner Träume? Du guckst so viele Filme. Jetzt halt still oder ich schneide dir das Ohr ab. Ich meine, dass er dich glücklich macht. Was ist das denn für eine Frage? Der ist halt ein Süßer und eine gute Partie. Und außerdem sind wir schon 2 Jahre zusammen. So wie der Bernhard und ich. Ja, den wirst du auch irgendwann heiraten. Nee, ganz sicher nicht. Wir kommen gut zurecht, aber muss man denn deshalb jemanden heiraten? Ja. Wieso denn nicht? Der verehrt dich, säuft nicht, hat nichts mit anderen Weibern. Ja, ist ja schön und gut. Ist halt der Sohn eines einarmigen Tischlers. Irgendwann wird er selbst Tischler und ich Friseuse. Ja, und dann war's das auch. Wenn du eine bessere Partie willst, musst du dich ranhalten. Nein, das meine ich doch nicht. Ich immerhin hast du wen. Ja, ja, klar. Aber... Marion, heulst du jetzt oder was? Nein, nein, es ist nur... Irgendwie passieren Dinge mit uns, die wir nicht wollen. Aber sie passieren halt trotzdem. Und es gibt keinen Ausweg. Marion, das nennt man Schicksal. Apropos, da sind sie wieder. Die Agitatoren wollen die Bauern in die Genossenschaft zwingen. Und dein Schicksal ist auch wieder dabei. Hm? Was meinst du? Wer? Na, dein Bernhard. Rennt doch da immer mit. Bernhard? Quatsch. Sicher. Der ist einer von den ganz Eifrigen. Wusstest du das nicht? Das ist doch Quatsch, der interessiert sich doch überhaupt nicht für Politik. Ja, und wieso ist er dann immer dabei, wenn es gegen die Bauern geht? Das glaube ich nicht. Guck doch mal aus dem Fenster. Bernhard doch nicht. Siehst du, da? Du hast jetzt einen ganz fortschrittlichen Freund. Das gibt's ja nicht. Ach, das ist bestimmt nur eine Phase. Sigur hat gesoffen. Ey, Griesel! Wir kennen dich! Gegen den Griesel geht's. Aber der hat doch den Bernhard und seinen Vater damals aufgenommen. Ja, und jetzt rückt er ihm zum Dank auf den Pelz. Wieso? Das verstehe ich nicht. Wieso hat er mir davon nicht erzählt? Ja, frag ihn doch. Ja. Bernhard! Doch nicht jetzt, Marion. Bernhard! Hey! Lass das, der hört dich eh nicht. Bernhard! Hier! Hey! Jetzt hat er hergeschaut. Ja, hat er. Und gleich wieder weg, ey. Der kann was erleben, ich sag's dir. Wie, du willst doch jetzt nicht... Bleib hier, Marion. Na, warte. Marion, meine Frisur. Ich. Marion. In dem Moment wurde mir plötzlich klar, dass es einen Ausweg gibt. Ich muss Bernhard nicht heiraten, nur weil das alle erwarten, weil wir schon so lange zusammen sind, weil es mein Schicksal ist. Und ich muss nicht mal ein schlechtes Gewissen haben, vor den anderen sowieso nicht. Die fanden ja ohnehin alle, ich hätte was Besseres verdient, aber auch nicht vor mir selber. So im Detail habe ich das damals natürlich mehr gefühlt als gedacht. Und dann war es ganz einfach. Und? Guten Abend, Marion. Ich habe keine Zeit. Hier, sind für dich. Was soll ich denn mit Blumen? Ich dachte, wir können ein bisschen spazieren. Bringen die Blumen zu deiner Schwester auf den Kirchhof. Und dann ist dein peinlicher Auftritt einfach vergessen? Was meinst du? Jetzt tu doch nicht so. Bauer Griesel, wir kennen dich. Ich hab dich gerufen. Bin sogar vor die Tür gerannt, als ihr hier vorbeigezogen seid mit euren tollen Sprüchen. Sag mal, seit wann bist du denn bitte so fortschrittlich, hä? Das ist ein staatlicher Auftrag. Staatlicher Auftrag? Hoho, Bernhard Haber, dein Auftrag vom Staat. Höchstpersönlich. Ja. Man muss sich an meinem Leben entscheiden, Marion. Ach, und du hast dich entschieden, ja? Es ist besser für die Bauern und besser für uns alle. Was hast du denn plötzlich mit den Bauern? Du wirst doch Tischler. Man kann dir einfach nicht vertrauen. Du redest nie und plötzlich solche linken Dinge. Am besten ist, wir trennen uns. Was? Ja, wir passen einfach nicht zusammen. Aber Marion, wieso denn? Das ist doch nur... Komm, lass uns ein paar Schritte laufen. Ich kann dir das ja erklären. Nee, musst du nicht. Ja. Ich habe mich auch entschieden. So. Marion. Es ist besser so. Na, alles in Ordnung, Marion? Nein. Sag bloß, du hast Schluss gemacht. Ja, hab ich. Möchtest du baden? Soll ich dir was Gutes tun? Ich kann... Schon gut, Mama. Ach, das wäre sowieso nicht mehr lange gut gegangen. Na gut, Kind. Ach, weißt du was, der war sowieso nichts für dich. Ja, und jetzt warte ich auf meinen Traumprinz. Genau. Wie sich Bernhard gefühlt haben muss, ist mir erst später klar geworden. Da wurde ich von meiner großen Liebe mit den gleichen Worten abserviert. Es ist besser so. Natürlich hat Bernhard mir damals leid getan, seine Tränen und so. Ich glaube, er liebte mich wirklich. Aber in erster Linie war ich erleichtert. Danach haben wir nie wieder miteinander gesprochen. Klar, wir sind uns manchmal begegnet. Er hat irgendwann geheiratet, im Unterschied zu mir. Aber das ließ mich alles kalt. Selbst wenn ich eine Villa mit Vorgarten, eine Haushaltshilfe und anständige Kinder und keine so missratenen wie meine hätte haben können, ich bereue nichts. Ich bin froh, dass ich Bernhard nicht geheiratet habe. Immerhin habe ich meine große Liebe kennengelernt. Selbst wenn sie nur kurz war. Und der Traumprinz ein Arschloch. Ich bin trotzdem mit mir im Reinen. Landnahme. Hörspiel von Laila Stieler. Nach dem gleichnamigen Roman von Christoph Hein. Teil 1. Es spielten der junge Bernhard Haber, Florian Geißelmann, die junge Marion Demutz, Lea Drinder, Marion Demutz, Jule Böwe, der junge Thomas Nikolas, Claude Albert Heinrich, Thomas Nikolas, Manuel Harder, Bernhard Habers Vater, Christian Grasshoff, Schuldirektor, Godehard Giese, Polizist Bartel, Alexander Hörbe, Traudel, Mathilda Smith. In weiteren Rollen Levi Wessel, Maxim Kurze, Rike Eckermann, Rainer Strecker, Sebastian Blomberg, Andreas Döhler, Richard Barenberg, Claudia Graue, Christopher Nell und Markus Melzwig. Komposition Tarwater. Gesang Muttis Kinder. Ton Martin Selig, Benjamin Ino, Peter Awar und Katrin Witt. Regieassistenz Clara Keitel und Jonas Kühlberg. Dramaturgie Juliane Schmidt. Regie Kai Green. Eine Produktion des Rundfunk Berlin-Brandenburg 2025. Auf der neu elektrifizierten Strecke von Leipzig nach Altenburg-Fahrt fährt in diesen Tagen der erste Zug. Für die Kumpel aus Espenhain und Borna, den Schandmalen der OAS, eine Geheimorganisation des reaktionären Militärs, begegnet man in Paris überall. Attentate auf progressive Künstler, Politiker und Arbeiterfunktionäre erschüttern das ganze Land. Widerstandskämpfer, in Sinnwald fand der Länderkampf im Biathlon zwischen Schweden, Finnland und der DDR statt. Und die 20 Kilometer über Berg und Tal lagen vor den Läufern